Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So yesterday we talked how you will frustrate the devil. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie du den Teufel frustrierst. Because no matter how much he looks, he won't find you as a prey. Denn egal wie sehr er auch sucht, er wird dich nicht als Beute finden. Look in verse 9. Schau dir Vers 9 an. If you really understand and believe verse 9, Wenn du Vers 9 wirklich verstehst und glaubst, then how can anybody ever be scared of the devil? wie kannst du dann jemals Angst vor dem Teufel haben? It makes no sense whatsoever. Das macht überhaupt keinen Sinn. Look, take a decisive stand against him Schau, stellt euch entschieden gegen ihn and resist his every attack with strong, vigorous faith. und widersteht jedem seiner Angriffe mit starkem, kraftvollem Glauben. When I read this, Wenn ich das lese, for me, immediately my mind goes to the scripture of Ephesians chapter 6. muss ich sofort an Epheser Kapitel 6 denken, But the Apostle Paul is telling us very clearly wo der Apostel Paulus uns ganz klar sagt, that above every other thing in the armor of spiritual warfare, dass in der geistlichen Kampfrüstung we are taking the shield of faith. wir vor allem den Schild des Glaubens tragen sollen. Because with the shield of faith, every single attack of the devil is going to be stopped. Denn mit dem Schild des Glaubens wird jeder einzelne Angriff des Teufels gestoppt. Isn't it interesting Ist es nicht interessant, that faith makes you invincible to the devil? dass der Glaube dich für den Teufel unbesiegbar macht? So if you're scared of the devil, fear is the opposite of faith, or fear is negative faith. Wenn du also Angst vor dem Teufel hast, Angst ist das Gegenteil von Glauben oder Angst ist negativer Glaube. So now you're afraid he can do something against you. You believe he can do something against you. Wenn du also Angst hast, dass er etwas gegen dich tun kann, dann glaubst du, dass er etwas gegen dich tun kann. So he will say, thank you. Also sagt er, danke. Thank you so much. I'm gonna make your heart belief happen. Vielen Dank, ich werde deinen Herzensglauben Wirklichkeit werden lassen. But if we simply acknowledge the Bible as the absolute truth, Aber wenn wir die Bibel einfach als die absolute Wahrheit anerkennen, and that we accept that strong, vigorous faith, which is nothing else than the faith we already have. und diesen starken, kraftvollen Glauben annehmen, der nichts anderes ist als der Glaube, den wir bereits haben, This is going to make us totally invincible. dann macht uns das völlig unbesiegbar. Then what does it mean? Was bedeutet das also? All we have to do is live by the faith that God put inside of our heart. Alles, was wir tun müssen, ist, in dem Glauben zu leben, den Gott in unser Herz gelegt hat. It's really interesting because in the Greek it means to stand against him or to position yourself against him. Es ist wirklich interessant, denn im Griechischen bedeutet es, sich gegen ihn stellen oder sich gegen ihn positionieren. And this is what the passage says. Take a decisive stand, like you just position yourself. Genau das steht auch in der Passion. Stelle dich entschlossen gegen ihn, so wie positioniere dich. Do you know what I've learned regarding sickness and healing and Christians? Weißt du, was ich in Bezug auf Krankheit, Heilung und Christen gelernt habe? So many Christians are trying to find the faith to get healed. So viele Christen versuchen, den Glauben zu bekommen, um geheilt zu werden. But they've never learned to position themselves. Aber sie haben nie gelernt, sich zu positionieren. Once Christians understand that I'm going to position myself and sickness is not part of my life. Sobald die Christen das verstanden haben, ich positioniere mich und Krankheit gehört nicht zu meinem Leben, Many of them have seen a very quick victory. haben viele von ihnen einen sehr schnellen Sieg erlebt. And this is the same thing with the devil. Genauso verhält es sich mit dem Teufel. You have to simply stand on your feet and position yourself. Du musst dich einfach auf deine Füße stellen und dich positionieren. Say, devil, listen, I'm living by faith, therefore don't even think about coming near me. Sag, Teufel, hör zu, ich lebe im Glauben, also denk nicht einmal daran, mir nahe zu kommen. And the moment he sees this attitude of faith, Sobald er diese Haltung des Glaubens sieht, he knows you're invincible. weiß er, dass du unbesiegbar bist. My friend, Mein Freund, the devil is defeated. der Teufel ist besiegt, But don't think he's stupid. aber glaube nicht, dass er dumm ist. The Bible warns that he is very deceptive, very sly, very clever. Die Bibel warnt davor, dass er sehr trügerisch, sehr gerissen und sehr clever ist. And the devil knows exactly where there's a heart of faith. Und der Teufel weiß genau, wo ein Herz des Glaubens ist. He's not so stupid to even try to come near you if there's an attitude of faith. Er ist nicht so dumm, dass er überhaupt versucht, sich dir zu nähern, wenn du eine Haltung des Glaubens hast. Look, the Bible doesn't say he's going around looking for somebody who's got an attitude of faith to weaken their faith. In der Bibel steht nicht, er geht herum und sucht jemanden, der eine Haltung des Glaubens hat, um seinen Glauben zu schwächen. He doesn't do that. Das macht er nicht. Because he knows that faith makes the Christian totally invincible. Denn er weiß, dass der Glaube den Christen völlig unbesiegbar macht. So if you live by faith, he's making a big circle around you. Wenn du also im Glauben lebst, macht er einen großen Bogen um dich. He's going to avoid you at any cost. Er meidet dich um jeden Preis. Listen, my friends, it is so vital that we learn to live by true faith. Hör zu, mein Freund, es ist so wichtig, dass wir lernen, im wahren Glauben zu leben. Not only because of the times we live in, nicht nur wegen der Zeit, in der wir leben, but also because the devil knows he has little time, therefore he will do everything he can. Sondern auch, weil der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat und deshalb alles tun wird, was er kann. So that's another reason why we have to truly learn to live by faith. Das ist ein weiterer Grund, warum wir wirklich lernen müssen, im Glauben zu leben. And then Peter encourages us with this beautiful sentence. Und dann ermutigt uns Petrus mit diesem schönen Satz. He says, for you know that your believing brothers and sisters around the world are experiencing the same kind of troubles to endure. Denn ihr wisst, dass eure gläubigen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt die gleichen Schwierigkeiten durchmachen, die ihr erduldet. Now remember. Erinnere dich. Peter talks a lot about suffering when Christians suffer for the gospel. Petrus spricht viel über Leiden und Christen leiden für das Evangelium. So he's telling, listen, don't get frustrated, don't give up, stand by faith. Er sagt also, hör zu, lass dich nicht frustrieren, gib nicht auf, bleib im Glauben. Don't think that you're the only one suffering. Denke nicht, dass du der Einzige bist, der leidet. All over the world, everybody's suffering. Überall auf der Welt leidet jeder. Just stand in faith and know that this is part of the Christian life. Bleib einfach im Glauben und wisse, dass das zum christlichen Leben dazugehört. Christian life is supposed to be the most exciting thing. Das Leben als Christ soll das Aufregendste sein. Not a scary thing, what might happen to me. Nicht etwas Beängstigendes, was mir alles zustoßen könnte. But exciting. Sondern aufregend, spannend. Because even in persecution, a true Christian is the most triumphant person. Denn selbst in der Verfolgung ist ein wahrer Christ der siegreichste Mensch. Let's learn to live by real faith. Lernen wir aus echtem, wahrem Glauben zu leben. See you tomorrow. Bis morgen.